Der Zyklop von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Silenus, Odysseus, der Zyklop Polyphemus, Chor der Silenen und Satyrn. Die Szene ist auf Sizilien. Silenus: O Bromius, um dich hab ich tausendfache Müh, itzt wie, da einst mein Körper blüht in Jugendkraft. Dir folgt ich schon, als du, von Heras Wut entbrannt, die Oreaden deine Pflegerinnen flohst. Darauf, im Kampfe mit den Erdgeborenen, stand ich, ein wackrer Kriegsgefährt, bei dir und schlug durch seiner Tartsche mit ihm meinen Speer gebohrt, Enkleados. Wie, war das nur ein wacher Traum beim Zeus? Nicht also, Bacchus sah die Spolien. Nun leider geht mir's übler noch wie dazumal, denn als dir Hera Räuberbrut Tyrrhenias zusandte, dass du alle Welt durchwandertest, da segle ich dies vernommen mit den Kindern flugs davon, dich aufzusuchen. Auf des Spiegels Höhe sitz ich, ins Meer hinlenkend das geschwinde Schiff, und an den Rudern meine Söhne, das Gewog der grauen Meersflut weißend, dir stets nach, o Herr, da wir Maleas Busen drauf schon naheten, erhub von Aufgang sich ein Wind, faßt unser Schiff und trieb's an Ätnas Felsen, wo in öder Kluft die Söhne des Meergottes, die einäugigen Zyklopen, hausen, dürstend nach der Menschen Blut. Der einer fing uns, und wir dienen ihm daheim als Sklaven. Polyphemos nennen sie den Mann. Also für Bacchus Jubel führen wir annitzt des frevelnden Zyklopen Vieh zur Weit umher. Jetzt an des Bergs Abhange weiden Satyren die junge Herde, jugendlich sie selber auch. Ich aber soll hier bleiben, dem Abscheulichen die Tröge stets zu füllen und dies sein Gemach zu säubern und zu bereiten, ihm sein Gräuelmahl. Auch muß ich wohl vollbringen das Befohlene, muß reinigen die Wohnung mit dem Eisenkarst, das den Zyklopen, meinen Herrn, wann heim er kommt, und seine Schar fährt, eine reine Höhl empfäht. Jetzt weiden nah und näher die Satyrn schon heran das Vieh. Wie nun? He! Tönt euch der Sikinis-Ton gleich jenem ehemals, da, gedrängt in bachischem Festjubel, ihr zum Hause der Althea zogt, vom Laut des Barbitons entzücket? Der Chor, Strophe. Wohin du dort, edeler Vätergeschlecht, du edeler Müttergeschlecht, wohin irrst du durch Felsen mir hin? Nicht dort ist windloser Lufthauch, nicht dort hochsprossendes Kraut, nicht auch sprudelnd Wasser vom Quell winkt in trögen dir fern der Grotte, nicht tönt dir Kindergeblöck. He, weidest du mir nicht hierher, hier den tauigen Hügel herauf? Ho, ho, so fühle den Stein denn. Komm zurück, Gehörnter, komm zum Hürdenbewacher des wilden Zyklopen zurück. Gegenstrophe. die milchstrotzenden Eiter erleichtere nun. Nimm an die Brust jetzo dein Kind, das dein hart bei den Lämmern daheim, dich rufet des Tags entschlummert, der jungen Söhne Geblöck. Längst du nicht zur Hürde mir hin, fliehend Rasen um grünten Hang, nicht zu Ätnas Felsen geklüft? Hier ist kein Bromios, hier kein Chor, Bacchante nicht, Thyrsos bewehrt, nicht jubelnder Schall von Pauken, bei der Quellen erströmender Flut, nicht tropfet Most, es winket hier Nysa nicht, Nymphen umschwärmt. Schlussgesang. Bacchanten, Bacchantenlieder, beginn ich dir, Aphrodita, der nach einst jagend ich mit weißfüßigen Mädchen entflog. Lieblicher, lieblicher Bacchäos, wo einsiedelst du schüttelnd das blonde Haupthaar? Ich aber, dein treuer Knecht, dien hier nun dem Zyklopen, dem Eingeaugten, sein Sklav, irr ich, in ärmliches Geißfell mich hüllend umher, deiner Liebe beraubt. Silenus, schweigt, meine Söhn, und in die felsumhangene Zyklopenhöhl, ihr Knechte, treibet nun das Vieh. Der Chor, frisch, Leute, doch, mein Vater, warum eilst du so? Silenus, ich seh am Ufer eines Hellenenschiffes Boot, die Ruderer mit einem Feldherrn steigen schon herauf zu dieser Grotte, jeder um den Hals sein leer Gefäß, das er mit Speise füllen will, und Wasserurnen. O ihr unglückseligen Fremdlinge, wer nur sind sie? Sie kennen unsern Herrn nicht, Polyphemos, dass sie in dies ungastliche Haus selber eingehen und in den Zyklopenschlund, der Menschenmord trieft, zu unselger Stunde. Doch seid nur ruhig, dass wir erst ausforschen, von woher dem Ätna der Sikelier Höh sie nahn. Odysseus, auftretend mit den Ruderern. Ihr Männer, sagt ihr wohl, wo einer Quelle Flut den Durst uns löschet, oder ob hier Speise wer verkaufen möchte den bedürftigen Schiffenden? Was ist das? Nahen wir einer Stadt des Bromios? Dort bei den Grotten schau ich eine Satyrnschar. Heil denn zuerst dem Ältesten, heil, guter Greis, Silenus. Heil dir auch, Fremdling, doch wer bist du und woher? Odysseus. Der Kephalener Odysseus, Herrscher Ithakas, Silenus. Den Plapprer kenn ich, Sisyphos, verschmitzten Sohn. Odysseus, derselbe bin ich allerdings, doch lästre nicht. Silenus, woher denn schiffend kommst du nach Sikelien? Odysseus, von Troas Küsten und den Gefahren Ilions. Silenus, wie, wusstest du des Vater Eilands Hafen nicht? Odysseus, die Stürme rissen mit Gewalt hierher mich fort. Silenus, aha, dasselbe Los, was mir gefallen ist. Odysseus, so führte dich auch die Gewalt der Winde her? Silenus, als ich des Bromios Räuber zu ereilen flog. Odysseus, Welch Land ist aber dieses, und wer wohnt darin? Silenus. Siculiens höchstes Berghaupt Ätna, siehest du? Odysseus. Ist keine Stadt hier? Wo ist Mauer denn und Turm? Silenus. Du suchst vergebens, menschenleer sind die Höhen, Freund. Odysseus. Und wer besitzt das Land? Die wilden Tier allein? Silenus. Zyklopen in Felshöhlen auch, in Häusern nicht. Odysseus. Und wer gebietet, oder ist die Menge Herr? Silenus. Nomaden sind es, keiner folgt dem anderen. Odysseus. Sehen Sie das Korn Demeters? Nicht? Wie leben Sie? Silenus. Von Milch, von Käse und von ihrer Schafe Fleisch. Odysseus. So quält den Trank des Bromios die Rebe nicht? Silenus. Mitnichten, sie bewohnen ein undankbares Land. Odysseus. Doch sind sie gastfrei, ehren sie die Fremdlinge? Silenus. Nichts schmeckt so lieblich als ein Fremdling, meinen sie. Odysseus. Was sagst du, finden Freude sie an Menschenmord? Silenus. Hieher gelangte keiner, der nicht blutete. Odysseus. Wo ist denn aber der Zyklop? Zu Hause? Silenus. Nein, in Ätnas Wald mit den Hunden auf des Wildes Spur. Odysseus. So sprich, wie kommen wir aus diesem Lande fort? Silenus. Weiß nicht, Odysseus, doch behülflich sind wir gern. Odysseus. Wohl, so verkauf uns Speise, der bedürfen wir. Silenus. Nichts gibt es hier, wie ich gesagt hab, außer Fleisch. Odysseus. Ei, süß ist diese Arznei des Hungers auch. Silenus. Dann ist auch Kuhmilch, Freund, und Feigenkäse da. Odysseus. Heraus damit, bei Licht besieht man, was man kauft. Silenus. Was aber kannst du bieten? Hast du Gold genug? Odysseus. Kein Gold, wohl aber Bromios Trank bring ich euch. Silenus. O Bester, das, wonach wir lange schmachteten. Odysseus. Und wisset, Maron gab ihn mir, des Gottes Sohn. Silenus. Derselbe, den als Kind ich in den Armen trug? Odysseus. Derselbe Sprössling des Bacchios, zweifle nicht. Silenus. Ist er im Schiffe, oder bringst du mir ihn mit? Odysseus. Der Schlauch hier, wie du siehest, Greis, umhüllet ihn. Silenus. Der möchte mir die Kehle schwerlich füllen. Odysseus. Schau, zwier so viel noch, was nur aus dem Schlauche strömt. Silenus. Von einer schönen Quelle sprichst du mir so süß. Odysseus. Willst du zuerst vom Unvermischten kosten? Silenus. Ei, wie anders, denn das Kosten lockt den Kauf herbei. Odysseus. Merk auf, ich bringe mit dem Wein auch den Pokal. Silenus. Frisch eingeschenkt, so trink ich und urteile dann. Odysseus. Da. Silenus. Ach, den Geruch einziehend. Juchheisa, welch ein schöner Duft ist das. Odysseus. so nimm den Trank und lob ihn nicht mit Worten bloß. Silenus. Hoho, zum Reigen ruft mich nun Bacchios auf. Ha, ha, ha! Odysseus. Nun sprudelt er die Kehle dir fein glatt hinab? Silenus. Bis zu den Zehen muß er durchgedrungen sein. Odysseus. Und dennoch geben wir außerdem noch Geld dazu. Silenus. Erleichtre deinen Schlauch nur und behalt das Gold. Odysseus. So bringt die Käse oder ein Schaflamm itzt heraus. Silenus. Das will ich, unbekümmert um die werten Herrn, traun, einen Becher nur hinabzuschlürfen, gäb ich alle Herden aller Zyklopen flugs dahin und stürzte mich von Leukas Felsen in das Meer, nur einmal trunken und entrunzelt meine Stirn, denn der ist rasend, den nicht Wein beseliget, Wein, welchem Kuss und Händedruck und wonnige Umarmung der Geliebten folgt, zugleich der Tanz und alles Leids Vergessenheit. Solch einen Trank sollt ich nicht kaufen und des Zyklopen Barbarei des Einaugs fahren lassen, froh, wohin sie will? Er geht in die Höhle. Der Chor. Hör, Ithaka, ein wenig plaudern wir auch gern. Odysseus, ihr seid mir Freunde, redet dreist zu eurem Freund. Der Chor. Ilion erobert habt ihr samt der Helena? Odysseus, und haben der Priamiden ganzes Haus zerstört. Der Chor. Nicht wahr? Da ihr des schönen Kindes Meister wart, habt ihr sie alle nach der Reihe durchgewalkt? Sie macht ja gern mit vielen sich etwas zu tun, die Schlange, die um die Schenkel des Trojaners kaum die scheckigen weiten Säcke sah, und die goldene Kett um den Hals, die ihm die Brust herunterhing, da staunte sie, und das gute Kerlchen Menelas war schnell verlassen, wäre doch der Frauengeschlecht gar nicht geschaffen, außer für mich ganz allein. Silenus, aus der Höhle zurückkommend. Sieh, alles bring ich euch, was nur die Herde gibt, o Fürst Odysseus, blökende Schaflämmer, wie du wünschest, und der Käse nicht geringe Zahl. Fort nun damit, eilt, was ihr könnt, von der Höhl hinab und bringet mir Lyaios Göttertrank dafür. Odysseus, ach, der Zyklop kommt, schauet, was beginnen wir? Wir sind verloren, Alter, wohin soll man entfliehen? Silenus, hier in dem Felsen möchtet ihr geborgen sein. Odysseus, ein böser Rat, so selber einzugehen ins Netz. Silenus, kein böser, denn Schlupfwinkel sind im Felsen viel. Odysseus, nein, nein, gewaltig brüstete sich Ilion, wenn wir vor einem Manne flöhn, da Tausende von Phrygern öfter sich zurückhielt mit dem Schild. Nein, muß man sterben, sterbe man großherzig hin, wer aber lebt, bewahre schön den alten Ruhm. Der Zyklop. Heraneilend. Halt, gib! Was ist das? Seht mir doch den Übermut! Was bachanalt ihr? Nicht Dionysos schaltet hier, hier ist kein Erzgeklapper und kein Paukenschlag. Was machen drin die jüngst gebornen Lämmer, sind sie an den Eutern, suchen sie die Mutterbrust in frohem Lauf, und ist in Binsenkörben mir der ausgepreßte Käse sorgsam aufgestellt? Spricht keiner? Redet, dass ich nicht mit diesem Holz euch weinen mache, aufgeblickt, nicht niederwärts. Silenus. Wohlan, zu Zeus selbst heb ich ja den Blick empor und schaue die Gestirne samt Orion an. Der Zyklop. Steht mir das Mittagsessen drinnen schon bereit? Silenus. Ja, freilich, ist die Kehle dir nur auch bereit. Der Zyklop. Sind auch die Schalen alle mir mit Milch gefüllt? Silenus. Du kannst sie fässerweise schlürfen, wenn du willst. Der Zyklop. Schafmilch? Silenus. Ja. Der Zyklop. Kuhmilch? Silenus. Ja. Der Zyklop. Gemischte doch wohl auch. Silenus. Welche du begehrst, trink uns nur nicht auch mit hinab. Der Zyklop. Mitnichten, denn ihr sprenget mir im Bauche ja und grimassiertet noch. Zugrunde müsst ich gehen. Halt doch! Was schau ich bei den Ställen? Welch ein Schwarm! Seeräuber oder Diebe stiegen an das Land. Ich seh aus meiner Höhle ja die Lämmer mir. Mit schwanken Zweigen seh ich sie gebunden, seh auch meine Käsekörbe, sehe dort den Greis, dem von den Schlägen der kahle Kopf geschwollen ist. Silenus, weh mir, ich habe das Fieber, so durchgabt bin ich. Der Zyklop, von wem nur? Wer Faust kämpfte dir aufs Haupt, o Greis? Silenus. Die da, Zyklop, weil ich dein Gut nicht rauben ließ. Der Zyklop. Sie wissen nicht, dass ein Gott ich bin, ein Götterkind? Silenus. Das sagt ich ihnen, dennoch rafften sie dein Geld und deinen Käs auch, ob ich's wehrte, schmausten sie und schleppen fort die Lämmer. Ja, dein harret ein 3 Ellen dick Halseisen und sie ziehen dir die Eingeweide mitten durch das Aug heraus, hört ich sie drohen, geißeln dir den Rücken rot und werfen dann geknebelt dich auf die Ruderbänk hinab des Schiffes, um dich zu verkaufen, dass du Felsen hebelst oder in der Mühle mahlst. Der Zyklop. Wahrhaftig? Und du holst nicht Säbel mir geschwind und schleifst das Schlachtschwert? Hurtig! Holz, ein tüchtig Bund, schlepp her mir und entflamm es, daß sie flugs erwürgt, den Bauch mir füllen. Von den Kohlen schling ich dann das warme Mittagsessen unkredenzt hinab, und anderes aus dem Kessel ist es weich gekocht. Und bin ich traun der ewigen Waldschmäuse satt, genug der Löwen hab ich schon seither verschluckt, genug der Hirsch und lüste längst nach Menschenfleisch. Silenus. Was Neues nach dem Alten, mein Gebieter, ist ja doppelt süß und freilich, weiß ich nicht die Zeit, dass dich ein Fremder hier besucht hätt auf dem Berg. Odysseus. Zyklop, nun hör auch, ihrerseits die Fremdlinge, für gute Wahr uns Speise zu erhandeln, kam ich mit den meinen von dem Schiff zur Höhl herauf. Die Lämmer hat uns dieser für einen Becher Wein verkauft und übergab sie, da er ihn ausgezecht, wie Freund dem Freunde. Nicht Gewalt ward hier gebraucht, er aber spricht nun kein vernünftig Wort, da er auf bösem Schacher mit deinem Gut betroffen ist. Silenus. Wer? Ich? Dass du verdorbest. Odysseus. Wenn ich dich belog. Silenus. Nein, bei Poseidon, deinem Vater, o Zyklop, und bei dem großen Triton, bei Kalypso, bei Nereus auch schwör ich's, und bei Nereus Töchterschar, beim heil'gen Meer und bei dem ganzen Fischgeschlecht schwör ich es dir. Nein, schönstes Herrchen, freundliches Zyklöpchen, ich verkaufte nicht den Fremdlingen hier deine Habe, tat ich's, treffe schlimmer Tod. Die schlimmen Spötter, auf die Satyre deutend, die vielgeliebten Söhne, Flux, der Chor. Nein, dich, ich sah's ja selber, wie du den Fremdlingen das da verkauftest. Wenn ich unwahr redete, treff unsern Vater tot, nur Fremde kränke nicht. Der Zyklop. Ihr lügt, auf Rhadamanthos trau ich nicht so fest wie auf den Alten, und für gerechter halt ich ihn. Jetzt will ich Antwort. Woher schifft ihr, Fremdlinge? Wer seid ihr? Welches Land erzog euch? Welche Stadt? Odysseus. Ithakesier sind alle jetzt von Ilion, das wir zerstört, herschiffend, wurden wir, Zyklop, an dein Gestad geworfen vom durchstürmten Meer. Der Zyklop. Ihr seid's, die um Helenen die Abscheuliche entführte, zum Skamander zogt gen Ilion. Odysseus. Dieselben, und groß Unglück überstanden wir. Der Zyklop. Ein schnöder Feldzug um ein Weib, ein einzig Weib. Seid ihr geschiffet in das Land der Phrygier? Odysseus. Ein Gott verhängt es, Sterbliche sei nicht der Schuld. Nun aber hör uns, du, des Meergotts edler Sohn, wir flehn, denn frei gestanden sei Gedank und Wunsch, nicht töte Freunde, die zu deiner Felsengrott aufklimmten, und es letze dich kein Gräuelmal, wenn deinem Vater wir, o Herr, anfuhrten, rings erbauten in den Buchten des Helenenlands, wenn unzerstört und heilig Thänas Port ihm bleibt, Maleas innerer Busen und auf Sunium der göttlichen Athene silberreicher Fels und das Gestad Gerästos. Unerträgliche Schmach konnte nicht den Phrygern Griechenland verzeihen, Schmach, die mit uns du teilest, denn an griechischen Gestaden ja bewohnst du Ätnas Flammenberg. Nach Menschensitte schleust dein Ohr der Rede nicht, nimm die vom Sturm verschlagenen armen Fremdlinge wohl auf und biete Gast, Geschenk und Kleider dar. Nicht aber säng an Spießen die Unglücklichen und fülle nicht mit ihren Gliedern Schlund und Bauch. Genug hat das Land des Priamos Hellas verweist, da es das Blut der vielen Speergetroffnen trank, hat männerlos Gattinnen, Mütter kinderlos gemacht und graue Väter. Wenn die übrigen du nun gar rösten willst zum greuelvollen Mahl, wohin soll man sich wenden? Folg mir drum, Zyklop, ersticke diese Gier und zeuch Gerechtigkeit dem gottvergessenen Frevel vor. Schon viele Jahr, die schnöden Vorteil suchten, hat die Straf ereilt. Silenus, Zyklop, von dessen Fleische lass, das rat ich dir, nichts ungegessen. Schmausest du die Zunge gar, so wirst du der gescheitste, plaudersamste Mann. Der Zyklop zu Odysseus. Reichtum, du gutes Menschlein, ist der weisen Gott. Das andere ist nur Wort, Gebild und schöner Tand. Die Meeresfesten, die mein Vater aufgeführt, bekümmern mich nicht. Warum rühmst du diese mir? Dann sag ich frei, Zeus Blitze schrecken mich nicht ein, noch dünkt mich Zeus ein mächtigerer Gott als ich. Das andere aber vollends macht mir keinen Gram, denn wann vom Himmel zur Erd herab Platzregen fällt, find ich ein dichtes Obdach in der Felsenschluft. Ein Kalb zumal mir bratend oder Waldgetier, lieg ich im Sichern, meinen Bauch emporgestreckt, trink einen Eimer Milch dazu aus, und den Grund mit den Füßen schlagend, nehm ich's mit Zeus Donnern auf. Geust aber Schnee der thrakische Boreas herab, dann eine Tierhaut um die Glieder mir gehüllt und Feuer angezündet, lach ich alles Schnees. Auch nährt das Land notwendig, woll es nicht, Gras seinem Schoß entsendend meiner Herden Vieh. Die schlacht ich mir dann, keinem sonst, den Göttern nicht, und aller Götter Könige hier diesem Bauch, denn alle Tage guter Fraß und Trank vollauf, das ja ist den klugen Sterblichen ihr Zeus und sich um nichts viel kümmern. Den Solonen, die euch mit Gesetzen euer Leben so durchspickt, schlag ich ein Schnippchen, was mich lüstet, tu ich stets, so lüstet mich nach dir jetzt, darum schmaus ich dich. Und nimm, damit mich keiner schilt, zum Gastgeschenk dies Feuer und den väterlichen Kessel an, worin dich kocht er sicherlich nicht frieren wird. Flugs nun hinein ihr, in der Höhle sollt ihr mir an meines Gotts Altare stehen, ein leckrer Schmaus. Mit den Gefangenen ab. Odysseus. Ach, ach, Gefahren Ilions vermied ich zwar, und mehr's Gefahren, aber an des frevelnden Unholdes Sinn und Felsenherzen scheitrig nun. O Pallas, o Zeus Tochter, göttliche Herrscherin, nun errett uns, denn in grauser Ungemach als vor bei Troja stürzt ich an des Todes Rand, und du, der über funkelnden Gestirnen thront, Zeus, Gastbeschützer, sieh das, schaust du solches nicht, dann ist ein Tor, wer einen Gott dich Zeus vermeint. Ab in die Höhle.